Erster Ahab erzählt Isabel alles. Elia hat die anderen Propheten getötet. Zweiter Isabel schickt einen Boten zu Elia. Sie will ihn morgen töten. Dritter Elia hat Angst. Er läuft weg nach Beerseba. Er lässt seinen Diener dort. Vierter Elia geht allein in die Wüste. Er setzt sich unter einen Strauch. Er will sterben. Fünfter Elia schläft unter dem Strauch. Ein Engel kommt zu ihm. Der Engel sagt, steh auf und iss. Sechster Elia sieht Brot und Wasser. Er isst und trinkt. Dann schläft er wieder. Siebter der Engel kommt wieder. Er sagt, iss noch etwas. Der Weg ist sehr weit. Achter Elia steht auf und isst. Er geht 40 Tage lang. Er kommt zum Berg Horeb. Neunter er geht in eine Höhle. Gott fragt ihn, was machst du hier, Elia? Zehnter Elia sagt, ich bin ganz allein. Die Leute wollen mich töten. Elfter Gott sagt, geh raus auf den Berg. Ein starker Wind kommt. Aber Gott ist nicht im Wind. Zwölfter dann kommt ein Erdbeben und ein Feuer. Gott ist nicht darin. Dann kommt ein leiser Wind. Dreizehnter Elia hört den Wind. Er geht aus der Höhle. Gott fragt wieder, was machst du hier? Vierzehnter Elia sagt, ich bin allein. Die Leute in Israel sind böse. Fünfzehnter Gott sagt, geh zurück. Mache Hazael zum König von Aram. Sechzehnter mache Jehu zum König von Israel. Mache Elisa zum neuen Propheten. Siebzehnter diese Männer werden die bösen Leute bestrafen. Achtzehnter aber 7000 Menschen sind treu. Sie beten nicht zu Baal. 19. Elia findet Elisa auf dem Feld. Elisa arbeitet mit Rindern. Elia gibt ihm seinen Mantel. 20. Elisa läuft zu Elia. Er will erst seine Eltern küssen. Elia sagt, geh nur. 21. Elisa kocht Essen für die Leute. Dann geht er mit Elia mit. Er hilft Elia.